Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Nach dem Brexit-Votum und dem Streit vor allem um die Flüchtlingspolitik will die Europäische Union wieder Handlungsfähigkeit beweisen. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich beim Gipfeltreffen in der Slowakei auf die Agenda von Bratislava. Malte Pieper. Die EU soll für die Bürger wieder erlebbar werden und, was noch wichtiger, die EU soll wieder verlässlich werden, indem sie zum einen für sichere Außengrenzen sorgt, dafür, dass niemand mehr unkontrolliert nach Europa kommt. Darüber hinaus wollen die Staats- und Regierungschefs in der Terrorabwehr enger zusammenarbeiten und die lahmende Wirtschaft vor allem in Südeuropa wieder fit machen. Auch in der Flüchtlingskrise scheinen sich die Fronten aufzuweichen. Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn schlugen einen Kompromiss vor. Wenn die sogenannten Visegrad-Staaten keine Flüchtlinge aufnehmen müssen, wollen sie im Gegenzug zum Beispiel mehr Personal und Geld für die Sicherung der EU-Außengrenzen bereitstellen und damit so andere Länder entlasten. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Gunter Kriechbaum, hat die Ergebnisse des EU-Gipfels als Schritt in die richtige Richtung bezeichnet. Der CDU-Politiker sagte in diesem Programm: Ich glaube, es ist wichtig, dass dieser Prozess eingeleitet wurde, dass man jetzt wieder zusammenfinden muss, dass man sich darauf vergewissert, was uns eigentlich in der Vergangenheit stark gemacht hat und wie wir diese Konflikte gelöst haben. Was die Visegrad-Staaten angeht und die Flüchtlingspolitik, ja, da liegen eben unsere Ziele, die wir verfolgen, erheblich auseinander. Aber es war jetzt auch Orban, der einmal mehr gesagt hatte, wir möchten dieses Prinzip der Freiwilligkeit. Es ist mein Eindruck, dass von den anderen Staaten das nicht mit der Skepsis der Vergangenheit aufgenommen wurde. Vielleicht kann das jetzt ein Brückenschlag sein. Auch in der Europäischen Union hat am Ende des Tages sehr vieles mit Gesichtswahrung zu tun. In mehreren deutschen Städten gehen heute Gegner der EU-Freihandelsabkommen mit den USA und mit Kanada auf die Straße. Der SPD-Europapolitiker Bernd Lange sprach sich vor wenigen Minuten für CETA aus und entschieden gegen das Handelsabkommen mit den USA. Also nach der 14. Runde im Juli musste man sagen, die USA haben sich 0,0 bewegt und wir haben ja ganz klare Kriterien für ein gutes Handelsabkommen. Und wenn man sieht, dass nach 3 Jahren nur marginale Ergebnisse erzielt sind, dann muss man eigentlich auch irgendwann sagen, so geht es nicht. Ich finde, Deadlines zu setzen. Die Kanzlerin hat ja schon mal 2015 gesagt, jetzt müssen wir es fertig machen. Jetzt hat sie gesagt, 2016 müssen wir es fertig machen. Völliger Quatsch. Wir müssen, wenn wir ein gutes Handelsabkommen haben wollen, die Details aufarbeiten. Und das geht nicht im Schweinsgalopp, da geht Sicherheit vor Schnelligkeit. Und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Die russische Oppositionspolitikerin Galina Michailowa hat dem Kreml vorgeworfen, die Bedingungen für die morgige Parlamentswahl verschlechtert zu haben. Skeptisch äußerte sich Michailowa zu der Frage, ob die Abstimmung fair verlaufen werde. Die Politikerin der Jabloko-Partei erklärte in dieser Sendung, warum sich die 110 Millionen Stimmberechtigten noch immer mehrheitlich für die Kreml-Partei Vereinigtes Russland aussprechen. Die Mehrheit versucht nur zu überleben. Und deswegen ist es kaum möglich, dass die Leute wirklich oppositionell werden. Erstens und zweitens ist die Situation in Bezug auf die Proteste auch viel gefährlicher geworden. Inwiefern? Wenn du auf die Straße gehst, dann ist es gut möglich, dass du hohe Strafe bekommst oder verhaftest wirst. Aber trotzdem, es ist möglich, dass insbesondere in Moskau, in den Großstädten, Leute direkt auch die Oppositionelle wählen. Deswegen ist es nicht hoffnungslos. Und wir machen ganz hoffnungsfroh hier weiter mit dem Sport. Tobias Oehlmeier ist wieder bei uns im Studio. Der 1. FC Köln hat zum Auftakt des 3. Spieltages der Fußball-Bundesliga mit 3:0 gegen den SC Freiburg gewonnen. Und so stehen die Kölner erstmals seit 20 Jahren wieder an der Tabellenspitze. Viele Fans fangen an zu träumen, Trainer Peter Stöger nicht. Natürlich ist es schön, weil wir wissen ja schon auch, in welcher Stadt wir leben. Wir wissen auch, wie der Fußball gelebt wird. Wir wissen auch, wie sich Leute über Momentaufnahmen freuen, wenn sie positiv sind und wie sie leiden, wenn es kurzfristig einmal nicht so gut läuft. Fühlt sich gut an. Wir haben die nächsten 2 Aufgaben, die sind schwierig. Also insofern ist das mal ein positives Signal. Aber wir brauchen nicht träumen von Dingen, die nicht umsetzbar sind. Wahrscheinlich hat der Zauber sowieso schon heute Nachmittag wieder ein Ende, dann nämlich, wenn die Bayern gegen Ingolstadt gespielt haben. Die deutschen Fußballfrauen haben auch ihr 7. Spiel der EM-Qualifikation gewonnen. 4:0 in Russland, gelungenes Debüt also für die Bundestrainerin Steffi Jones. Und die deutschen Tennismänner scheinen den Abstieg aus der Weltgruppe des Davis Cups nochmal abwenden zu können. In Berlin führen Jan-Lennard Struff und Florian Mayer gegen Polen mit 2:0. Allerdings, schön war es nicht bisher, sieht auch Mayer so. Die polnischen Spieler, konnten wir sehen, hatten nichts zu verlieren, haben locker drauf losgespielt. Der Druck war auf unserer Seite und damit sind wir beide nicht gut umgegangen. Ich auch nicht und habe mir das Leben schwer gemacht, habe schlecht gespielt, passiv, mich über Dinge aufgeregt, die hätte ich nicht machen sollen und war zu negativ. Aber egal, Sieg ist Sieg und 2-0 für uns und Mund abputzen und jetzt irgendwie noch einen dritten Punkt holen. Das Doppel heute ab 13 Uhr, Besetzung noch offen. Und Jakob Rüger blickt für uns auf den vorletzten Tag bei den Paralympics in Rio voraus. Dabei warten alle gespannt auf den Weitsprung mit Markus Rehm. Der unterschenkelamputierte deutsche Fahnenträger der Eröffnungsfeier will seinen eigenen Weltrekord von 8,40 Meter angreifen und Gold holen. In einer anderen Startklasse des Weitsprungwettbewerbs will Heinrich Popow das Ende seiner paralympischen Karriere mit einer Medaille krönen. Einen letzten großen Auftritt hat die 63-jährige Rollstuhlfahrerin Marianne Bugenhagen. Nach 7 Paralympics beendet sie als Favoritin im Diskuswettbewerb ihre sportliche Karriere. Sport ganz ausführlich und hintergründig bei uns im Programm ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Danke für den Moment, Tobias Oehlmeier. Und mit dem Sport, da gehen die Informationen am Morgen zu Ende. Danke an Team und Technik und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Mein Name ist Sarah Zerback und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Radiowochenende hier bei uns im Deutschlandfunk.